Damit endet unsere erste Sendestunde. Die nächste können Sie von 12 Uhr bis 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf den Frequenzen 15.700, 9.850 kHz im digitalen Radioformat und auf den üblichen Frequenzen 1.431, 1.323, 693 kHz, 630 und 558 kHz hören. Auf Wiedersehen. Wir wünschen Ihnen einen störungsfreien Empfang. Mikrofon begrüße hier Katharina Roschina, New York. Der Sicherheitsrat der UNO verurteilte die Serie von Überfällen auf ausländische diplomatische Vertretungen in mehreren muslimischen Ländern und forderte deren Regierungen auf...